kleine schwarze Silhouette hab ich im Traum gesehen und das warst du. So wie der blaue Rauch von einer Zigarette kam sie auf mich dann zu. Dann kam, was später immer kommen muss. Doch das Schönste und das Beste kommt zum Schluss. Eine süße, kleine, schwarze Silhouette hat mich im Traum geküsst und das warst du. Kleine schwarze Ziel.